und sogar bis zu 45.000 Jahre weit zurückreichende gezielte Eingriffe der Menschen in tropische Wälder zur Aufrechterhaltung von Lichtungen, Wegen und Graslandschaften waren für Populationen von Beutetieren wie die Wildschweine in Borneo wahrscheinlich kein Hindernis, sondern eher förderlich. Durch ethnografische und historische Beobachtungen in Mittel- und Südamerika ist mit Sicherheit dokumentiert, dass Jagdmethoden und kulturelle Beschränkungen indigene Jäger dazu veranlassen, sich zwischen verschiedenen Waldgebieten und unterschiedlichen Arten hin und her zu bewegen, um so die Lebensgemeinschaften ihrer Beutetiere als Ganzes gesund zu erhalten. Ebenso zeigte ein Überblick über die ethnografische Forschung im Amazonasbecken, in Neuguinea und in Australien, wie nützlich die gezielte Brandrodung sowohl für nachwachsende, stärkereiche Pflanzen als auch für die Bestände der lokal gejagten Vögel, der am Boden lebenden Säugetiere und der auf Bäumen heimischen Primaten sein konnte. In Kapitel 12 war zwar von der prähistorischen, übermäßigen Jagd als potenziell frühem menschlichen Eingriff in die Systeme der Erde die Rede. In der Mehrzahl starben tropische Tiere, deren Verschwinden überzeugend mit der Jagd in Verbindung gebracht werden kann, jedoch erst nach Beginn des europäischen Kolonialismus aus. Tatsächlich findet die am wenigsten nachhaltige Jagd auf Buschfleisch dort statt, wo traditionelle Waffen, lokale ökologische Kenntnisse und was sonst für ein Auskommen notwendig ist, durch starkes Bevölkerungswachstum, touristische Trophäenjagd oder den kommerziellen, individualistischen Drang zu einer Maximierung des Fangs mit grausamen Fallen und Feuerwaffen verdrängt wurden. Letzteres geschieht häufig zur Befriedigung eines aggressiven, illegalen, internationalen Handels mit Haustieren, Arzneistoffen oder wertvollen Gegenständen wie Elfenbein. Wenn die richtigen Voraussetzungen und Methoden gegeben sind, muss die Jagd in tropischen Wäldern, insbesondere dann, wenn sie der Lebensmittelversorgung der Einheimischen dient, nicht zwangsläufig dazu führen, dass die Landschaft in Schweigen versinkt. Wie wir außerdem erfahren haben, muss es nicht zwangsläufig zum Konflikt zwischen landwirtschaftlicher Tätigkeit und tropischen Wäldern kommen. Kapitel 7 hat gezeigt, wie solche Umgebungen zum Schauplatz einiger besonders früher Beispiele für gezielten Pflanzenanbau wurden. Und nicht nur das. Die landwirtschaftliche Tätigkeit der indigenen Bevölkerungsgruppen in den Tropen macht deutlich, dass es für die Lebensmittelproduktion auch ganz andere Wege gibt, als es unserer europäisch-amerikanischen Vorstellung von Landwirtschaft entspricht. Archäologie, Paläoökologie und das Wissen indigener Gruppen sprechen heute dafür, dass eine solche nutzbare Vergangenheit in den Tropen auch im 21. Jahrhundert zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit beitragen kann. Wie der Archäobotaniker Imuobusa Origime von der Universität im nigerianischen Ibadan betont, zeigen die archäobotanischen Befunde aus den letzten 1000 Jahren, dass es in Zentralnigeria keine Monokulturen gab, sondern eine gemischte Landschaft mit einheimischen Nutzpflanzen, darunter Ölpalmen, Erdnüsse, Yamswurzeln, Augenbohnen und Perlhirse, die für die Bevölkerung in Phasen des demografischen Wachstums und der Klimaschwankungen eine sichere Lebensmittelversorgung ermöglichte.